So, und jetzt wünsche ich sehr viel Spaß. Plan B mit Klaus 4. Eins live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Polnischer Jazz. polnischer Jazz. Wenn man den Ausführungen des britischen David Bowie und auch Iggy Pop-Biografen Paul Trinker folgt, dann ist Bowie erstmals im Mai 1973 durch Polen gereist. Mit dem Zug, der ihn von Moskau nach West-Berlin bringen sollte. Dieser Zug hielt wohl eine ganze Weile in Warschau. Bowie aber hatte ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt Ärger mit einem Zugbegleiter und so keinerlei Möglichkeit, die zumindest unmittelbare Umgebung des Warschauer Bahnhofs zu erkunden. 3 Jahre später liegen die Dinge anders. Diesmal, im April 1976, reist Bowie erneut mit dem Zug von Zürich nach Moskau. In seiner Begleitung Iggy Pop. Die Fahrt geht erneut durch Polen und der Biograf Paul Trinker zeichnet recht minutiös nach, wie beeindruckt beide sich zeigen von den immer noch nicht zu übersehenden Folgen des Zweiten Weltkriegs. Bombenkrater, Häuserwände mit klaffenden Einschusslöchern, Verfall. In Warschau passiert ihr Zug im Schritttempo einen auf dem Nachbargleis stehenden Güterzug. Die beiden, Bowie und Iggy, sehen einen Arbeiter, der aus einem der Waggons Kohlen entlädt. Mit den bloßen Händen, Stück für Stück, Kohle für Kohle. Es schneit und Trinker drängt diese Szenerie auf fast schon poetische Art und Weise ins Düstere, wenn er schreibt, der Schnee sei grau. Und übrigens auch nass, Schneeregen also. Im Bahnhof kommt der Zug für gleich mehrere Stunden zum Stehen und Bowie nutzt diesmal die Gelegenheit auszusteigen und in die Stadt zu gehen. In einem Plattenladen ersteht er offensichtlich Werke des polnischen Folk-Ensembles Slask. Es heißt bekanntlich, Teile seines gemeinsam mit Brian Eno aufgenommenen Songs Warszawa, Warschau eben, eingangs gespielt, aus dem 77er-Album Low, basierten auf der Musik dieses Ensembles. polnischer Jazz. Als David Bowie 1973 erstmals durch Polen reiste, war ich 16 Jahre alt, ging, so gut es eben ging, zur Schule, interessierte mich zunehmend für Musik, für Mädchen natürlich und spielte auch noch Fußball. Der ranghöchste Verein der Stadt, die Hammer Spielvereinigung, hatte einen polnischen Trainer unter Vertrag genommen, der kurz zuvor als Bundesliga-Trainer bei Arminia Bielefeld in den Strudel des Bundesliga-Bestechungsskandals geraten war. Egon Pichacek. Unter seiner Führung entwickelte sich bei der HSV, wie der Verein kurz gerufen wurde, eine Art von Polen-Connection. Pichacek sammelte nach und nach zunächst den bei Schalke 04 ebenfalls infolge des Bundesliga-Skandals ausgemusterten Verteidiger Waldemar Slomiani und dann weitere sogenannte Allstars aus der ersten polnischen Liga um sich und versuchte den Amateurclub, die HSV, in die damalige zweite Liga, die Regionalliga, zu führen, vergeblich. Der Spieler Waldemar Slomiani, kurz nur Waldi gerufen, ein bulliger und nicht sonderlich schneller Typ, saß nahezu Tag für Tag in einem Café in der Innenstadt, las dort Zeitung und rauchte filterlose Zigaretten der Marke Rothändler. Ich wusste das, weil sich unmittelbar neben dem Café ein Musikladen befand, in dem man, heute kaum noch vorstellbar, sowohl Instrumente als auch Schallplatten kaufen konnte. Und da ich dort ein- und ausging, sah ich ständig auch Waldi nebenan im Café. Der Mann war die Ruhe selbst, auf dem Platz und eben auch daneben. Irgendwie bewunderte ich ihn, und wenn ich es heute recht bedenke, dann war Waldemar Slomiani für mich als damals 15- oder 16-jähriger Junge vermutlich mein erster polnischer Popstar. polnischer Jazz. Irgendwann in den 70er Jahren ging das los. Jeder wollte plötzlich statt einer Gitarre Saxophon spielen. Jazz führte insbesondere durch die zunehmende Fusion mit Rockmusik beileibe kein Schattendasein. Und wer sich nun damals als Teenager eins dieser teuren Blasinstrumente kaufen wollte, richtete seinen Blick ganz unvermeidlich hinter den sogenannten Eisernen Vorhang. Nach Osten also. Insbesondere die damalige Tschechoslowakei galt als regelrechtes Mekka der Jazzmusik und in Prag, so hieß es zumindest in unseren Zirkeln, seien Instrumente gut und vor allem preiswert zu erstehen. Auch von Polen war die Rede. Polnischer Jazz. In Dortmund, in der Leopoldstraße, gab es diesen Jazzclub, das Domizil. Ein deutschlandweit bekannter und geachteter Laden, der sich damals noch im Keller unterhalb einer Kindertagesstätte befand. Ein völlig schmuckloser Raum mit kleiner Bühne, niedriger Decke, einigen Holztischen nebst Stühlen und einer Theke, an der nach meiner Erinnerung nur Flaschenbier ausgehändigt wurde. Nur wenige Meter weiter in Richtung Innenstadt zweigte nach rechts die Linien von der Leopoldstraße ab. Das war eine Bordellgasse, nur wenige hundert Meter lang. Irgendwann passierte ich auf meinem Weg zum Domizil in Höhe der Linienstraße eine Gruppe von Männern, die urplötzlich in Streit miteinander gerieten und aufeinander einschlugen. Einer der Kerle baute sich vor mir auf und herrschte mich an. »Was willst du denn?« Ganz so, als hätte ich gerade beschlossen, hier beim munteren Draufschlagen mitzumachen. Dem war aber nicht so. »Hier läuft irgendwo polnischer Jazz«, sagte ich, und stellte mich etwas dumm, denn wo der lief, das wusste ich natürlich sehr wohl. Im Keller nämlich, unter der Kindertagesstätte. »Polnischer Jazz?«, fragte der Schläger nun etwas irritiert zurück und ließ tatsächlich seine Arme sinken. Auch die anderen Beteiligten stellten ihre Fußtritte und Schläge mehr oder weniger ein. Und einer wiederholte erneut, was ich mit größtmöglicher Arglosigkeit von mir gegeben hatte. »Polnischer Jazz?« Dann zeigte jemand auf das Haus der Tagesstätte und sagte sinngemäß etwa, das kann nur da unten sein, im Keller. Ich ging unbehelligt die paar restlichen Meter zum Club und stellte überrascht fest, polnischer Jazz, damit hältst du dir Probleme vom Leib. Suburban lights fade one by one. Tonight was the racing time. Soon you will hear the riot start. Stones we throw on sea floor melt out of snow. Waves of fans, your footsteps spies the fade one by one. Tonight was the rising tide. Soon you will hear the riot start. Stars we throw will see flow melt down with snow. Waves of fades your footsteps by beauty. Jazz ist für mich in all den Jahren tatsächlich zu einer ausgesprochen wertvollen Floskel gereift, die immer dann greift, wenn ich gerade nicht weiter weiß. Jeder kennt das. Gespräche mit polnischen Studenten, Kellnerinnen, Bauarbeitern, Taxifahrern und so weiter. Irgendwann kommt die Rede vielleicht auf Musik und deine Gegenüber befragen dich interessiert zu zeitgenössischer polnischer Musik. Mich überkommt dann immer wieder meine komplette diesbezügliche Ahnungslosigkeit und um ehrlich zu sein, ein wenig peinlich ist mir das schon. Immerhin reden wir hier nicht über Kasachstan, Madagaskar oder Liechtenstein, wir reden über Polen, ein östliches Nachbarland. Bevor ich freilich mein völliges Unwissen über polnische Stars und Sternchen preisgebe, verfalle ich darauf zu sagen, ich interessiere mich mehr für polnischen Jazz. Der alte polnische Jazz. Ah, polnischer Jazz. Viele meiner Gegenüber in der Vergangenheit haben dieses Kürzel oft regelrecht respektvoll wiederholt und mir gelang es dann auch, das Thema zügig auf andere Dinge zu lenken. Letztens noch vor den Türen eines Clubs eröffnete mir eine junge polnische Besucherin, ihr gefalle die Musik hier recht gut. Leider aber könne sie nicht im Ansatz sagen, wie man die überhaupt nennt. In der Polendisco in Bochum jedenfalls, sagte sie, laufe komplett andere Musik. Was läuft denn dort? Fragte ich sie. Na, House und Techno aus Polen halt, sagte sie. Aha, sagte ich und fragte mich insgeheim, ob Polen mitsamt seiner Metropole Warschau wohl inzwischen in the House sei. Mit dazu gehöre also zum illustren Kreis des internationalen Dancefloor-Hipstertums. Hatte ich da womöglich irgendetwas versäumt? Nun ja, ich teilte der jungen Frau jedenfalls fast schon gewohnheitsmäßig mit, ich sei ein großer Liebhaber von polnischer Jazzmusik. Das hätte ich besser nicht gesagt, die junge Frau nämlich verzog das Gesicht ganz so, als hätte ich ihr gerade eine Zitronenscheibe in ihren hübschen Mund geschoben. Ich hasse Jazz, sagte sie und schüttelte sich. Trotzdem wendete ich nun entschieden ein. Beim nächsten Mal hier bringe ich polnischen Jazz mit, nur für dich. Wenn du das tust, drohte sie, laufe ich sofort raus hier und fahre nach Bochum in die Polendisco. We party in this house. We can get dancing in the house. We can get lost in this house. We can get Mexico in the house. Berlin in the house. Miami in the house. LA in the house. Brooklyn in the house. Detroit in the house. We're entering the house. London, Munich, Berlin, Barcelona, Moscow, LA, Madrid, Chicago, Tokyo, Belgrade, Bologna, Hong Kong, Vienna, Miami, Rome. Hell is Queens. Trees of Britain. Kites of Bulgaria. Flowers of Siberia. And the birds of Spain. Dwarves to the left. And pocket rulers to the south. Don't white shirts of Venice, dancing shoes of Brussels, Christmas trees of Copenhagen, drunk bartenders of Sopot, sweet animals to the left, and flying carpets to the south. Jazz. Zu den bekannteren Clubs in Köln zählt ganz sicherlich der Stadtgarten, dessen Bühnen vor wenigen Tagen noch von zahlreichen Bands im Rahmen des CO Pop Festivals bespielt wurden. Der Publikumsandrang war gewaltig und verlagerte sich zu einem zumindest respektablen Teil bisweilen auch auf die andere Seite der Venloer Straße hinein in einen ungleich kleineren Club, mir bisher nicht bekannt, das Zimmermanns. Ein hübscher Laden, Treppe runter, wie damals im alten Domizil in der Dortmunder Leopoldstraße, dann tut sich der Clubraum gewissermaßen schlauchartig auf. Hier spielen am Festivalfreitag Bands aus Polen, die vermutlich kaum jemand kennt. Andere Festivals gehen bei solcherlei Showcases, die mit Bands aus musikalisch nur wenig interessant scheinenden Ländern besetzt sind, bisweilen her und siedeln diese Veranstaltung eher am Rande an, etwas außerhalb. Oder aber sie platzieren sie in nur wenig clubtauglichen Räumlichkeiten, einer Musikschule etwa. Hier allerdings ist das anders, das haben die Festivalmacher einfach gut gemacht. Der Abend hier interessiert mich brennend. Spontan nämlich habe ich entschieden, dass ich nicht für den Rest meines Lebens herumlaufen und allen nur denkbaren Leuten ständig erzählen will, mein Interesse gelte vornehmlich polnischem Jazz. Gibt es hier Merchandise? Kann man CDs kaufen? Erkundige ich mich und jemand nimmt mich an die Hand und führt mich zu Iga, einer jungen Polin. Sie erzählt mir etwas von Goethe. Es stellt sich heraus, sie meint Goethe und arbeitet in Polen für ein Kulturinstitut, das mit dem hiesigen Goethe-Institut durchaus vergleichbar ist. Mit dem Schlepptau hat sie Miha, Michael und Alexander. Der spricht fließend Deutsch, studiert Kunstgeschichte. Dann tauchen drei weitere Polen auf, allesamt von der Band Rebecca aus Posen. Ich weiß leider nur wenig über eure aktuelle Szene, sage ich nun ja. Lech Posen, das ist mir natürlich ein Begriff, Fußball. Ansonsten, wir reden übrigens Englisch miteinander, teile ich den dreien mit, dass ich insbesondere polnische Jazzmusik seit jeher beeindruckend finde. Mein großes Pech allerdings, Einer der drei aus der Rebecca-Band ist sogleich Feuer und Flamme und will wissen, welche polnischen Jazzmusiker ich denn besonders favorisiere. Mist, fluche ich heimlich in mich hinein, denn hier und jetzt fällt mir nicht ein Pole namentlich ein. Ich versuche mich also herauszureden. So etwas gelingt mir in aller Regel ganz gut. Früher, sagte ich. Back in the days, you know, 70s, sage ich, die 70er Jahre, und lüge einfach hinzu, 60s, die 60er. Da war ich zwar gerade erst 8 oder 9 und mein Gegenüber hier ist jetzt Mitte 20, so weit zurück kann er mir nicht folgen, denke ich. Doch der Kerl ist hartnäckig. Wer sind deine polnischen Lieblingsjazzer? Fragt er mich erneut. You will see my grave. polnischer Jazz. Der eben bereits erwähnte Fragesteller will es wirklich wissen. Miroslav Vitos, sage ich nun, der ist einfach großartig. Was ich freilich verschweige, dieser Miroslav Vitos ist natürlich kein Pole, sondern Tscheche. Mein Gegenüber aber erkennt das sofort. Den gibt's bei uns nicht, sagt er. Ich erzähle ihm, dass ich alten polnischen Jazz damals immer auf Audiokassetten gehört habe. Im Auto. Leider, sage ich nun, führen die neueren Modelle in Deutschland keine Kassettenspieler mehr im Wagen, sondern nur noch CD-Spieler. Mit polnischem Jazz ist es seitdem wirklich schwierig geworden für mich. Ich weiß, sagt der Pole nun, eure alten Autos sind jetzt alle bei uns. Wir hören noch Kassetten. Allgemeines Gelächter und für mich die großartige Chance, diesem peinlichen Verhörspiel zu entrinnen. Denn nun kommt Iga, die kurzzeitig entschwunden war, mit 5 oder 6 polnischen CDs in der Hand zurück und schiebt mir diese zu. Ich bedanke mich und das Gespräch verlagert sich nun in eine andere Richtung. Immer wieder fällt der Name der Polin Julia Marcel, die inzwischen in Berlin lebt, ihre Platten auf dem Label Haldern Pop veröffentlicht und mit Lars Greve einen Manager hat, der sich überdies auch um die Geschicke solcher Bands wie Seed oder Peter Fox kümmert. Die erste Liga also. Langsam muss die Band Rebecca, die ich übrigens gerade eben gespielt habe, Richtung Bühne. Und wir verabschieden uns. Halt, rufe ich dann plötzlich aber doch noch einmal und bitte darum, mir den Namen des dem Vernehmen nach berühmtesten polnischen Saxophonisten bitte noch einmal zu buchstabieren. Zbigniew Namyslowski. Polnischer Jazz, als es längst zu spät ist. Auf der Rückfahrt nachts um 3 fallen mir dann zumindest 2 weitere Namen aus der polnischen Jazzszene ein. Michal Urbaniak, der schon an der Seite von Miles Davis spielte, und Tomasz Stanko. Und es reift ein Entschluss. Polnischer Jazz. gap in space. Jazz. Dort, wo er herkommt, aus Polen nämlich, bis heute übrigens erstaunlich populär. Das Mekka ist, wenn man so will, die Stadt Krakau, deren Live-Szene sich das ganze Jahr hindurch ausnimmt wie ein nicht enden wollendes Festival in Sachen Jazz. Für mit der Szene in Polen Vertraute, wie etwa den deutschen Bassisten Martin Weinert, ist polnischer Jazz, insbesondere beginnt mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das klassische Ventil für Freiheitsdrang. Andere sprechen vom Fenster in die Freiheit. Rückblick. Die Konzerte der Nachkriegszeit finden zumeist in christlich geführten Jugendheimen und Lokalen statt, vergleichbar mit YMCA oder CVJM hierzulande. Die Besucher kleiden sich exzentrisch, pflegen einen eigenen Sprachstil und grenzen sich auch mit der Kleidung ab von offiziell propagierten Normen der kommunistischen Machthaber. Folge: Die Bühnen verschwinden, Konzerte werden verboten, die ganze Szene bewegt sich in den Untergrund und was folgt, hört auf den sinnigen Namen Katakomben-Jazz. Schön, wenn man das weiß, nur wirklich helfen kann mir das hier und jetzt nicht. Ich brauche polnischen Jazz, ohne Zbigniew Namyslowski nämlich will ich diese Sendung hier nicht verlassen. In meiner Not, meiner Zeitnot, wende ich mich an eine befreundete Crew nicht weit von meiner Behausung entfernt. Die Firma Cargo in Wuppertal vertreibt viele Independent-Themen aus aller Herren Länder für den deutschen Markt und führt daneben auch noch echte Raritäten und reichlich Obskures im Programm. Ich kündige meinen Besuch an, sage, dass ich fieberhaft nach polnischem Jazz fahnde und fahre los. Promotion-Chef Ralf begrüßt mich und zeigt mir zahlreiche neue Themen solcher Kult- und In-Labels wie Sub Pop, Dead Oceans oder auch Jack Jaguar. Im Grunde ist das alles polnischer Jazz, sagt er. Wir geben halt vor, es sei aus den USA oder aus Kanada, weil es sich dann besser verkauft. Scherzkeks, fluche ich und bewundere gleichzeitig das neue Jack Jaguar-Signing Diana. Eine großartige kanadische Band. Yachtrock, sage ich mit Kennermine und Ralf fügt, ohne mit der Wimper zu zucken, hinzu, richtig, polnischer Yachtrock. This world runs deep. I know. So tight and bittersweet. I thought we were never gonna lose that feeling. Instead, I can wait to lose you. polnischer Jazz. Zu Besuch im Cargo Office Diana, gerade gehört. Nun erscheint ein weiterer Mitarbeiter, Manuel. Ich hab da was, sagt er. Hat ein russischer Kunde mal bestellt, aber nie abgeholt. Er hält eine CD hoch und ich will nicht wirklich glauben, was ich sehe. Zigniew Namyslowski. Unverkennbar prangt der Name des polnischen Ausnahmesaxophonisten auf dem Cover der CD. Bingo. Polnischer Jazz. Und nun? Zurücklehnen? Weitermachen wie bisher? Ich bin ein großer Liebhaber polnischer Jazzmusik? So? Nein. Denn wo aus meiner ganz persönlichen Sicht vermeintlich bisher nichts war, konnte entsprechend alles passieren. Dies jenseits und abseits von eben polnischem Jazz. Abschließender Tipp daher, mit höchster Dringlichkeit, eben auch schon mal kurz gespielt, die Psychedelic Folk Miniaturen der Gruppe Enchanted Hunters. Das Peoria betitelte Album ist eine Wucht. Gute Nacht und gute Gespräche im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian und Zigniew Namyslowski. Den schaffen wir dann gleich auch noch. Crazy story now. All that press it seems time about to ring through the whole universe again. I heard they would produce anything for one penny. They will give you what you need. Where you look, things left by headless customers lying on the shelves. Plants with the roots, dogs and toys, garden eggs, they didn't even sell. There's a bomb which keeps you hanging out the next day. Violins and trumpets playing by themselves. Your interest.